Ich begrüße euch dann bei der Veranstaltung 99% gegen Bankster und Finanzkapital. Mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin Martin Wassermann, komme aus Berlin und schreibe in meinem Blog www.reflexion.blogsport.de über die Occupy-Bewegung, aber auch über verschwörungsideologische Gruppen und Aktivistinnen. Was das ist, werde ich dann gleich noch benennen. In diesem Vortrag geht es um die Occupy-Bewegung. Es handelt sich meiner Meinung nach hierbei um eine Bewegung, die in keiner Weise ein emanzipatorisches Projekt ist, sondern eine Bewegung, die voller Ressentiments und verschwörungsideologischer Ansätze ist. Und ich würde jetzt mit der Einleitung beginnen. Die Occupy-Bewegung war in den letzten Monaten in aller Munde und sie konnte sich einer mehr als freundlichen Berichterstattung erfreuen. Der Auslöser für diese freundliche Berichterstattung waren große Demonstrationen am 15.10.2011, die in der ganzen Bundesrepublik stattgefunden haben. Unter anderem in Frankfurt, dort haben 8.000 Menschen demonstriert, in Berlin, dort haben zwischen 7.000 und 10.000 Menschen demonstriert, in Hamburg, Bremen und in vielen anderen Städten. Und es gab auch in Dresden eine Demonstration, habe ich im Vorfeld herausgefunden. Dort müssen ja laut verschiedenen Internetberichten mindestens 1.000 Menschen auf die Straße gegangen sein. Und diese Demonstrationen konnten sich einer freundlichen Presseberichterstattung erfreuen. Die Bild-Zeitung berichtete über die nackte Wut gegen die Banken und untertitelte diese Berichterstattung mit nackten Frauen, die vor dem Reichstag protestierten. Maybrit Illner freute sich im ZDF darüber, dass das eine richtige Volksbewegung geworden ist. Und die Taz titelte Hunderttausende gegen den Kapitalismus. Und es war nicht nur die große Presse, die diese Bewegung begrüßt hat, sondern auch verschiedene Politiker. Da wäre zum Beispiel Gregor Gysi von der Partei Die Linke zu nennen, aber auch das FDP-Mitglied Max Otte und auch Angela Merkel oder Sigmar Gabriel, die die Occupy-Bewegung begrüßt haben. Und ein Beispiel dafür ist Stefan Seibert, das ist der Sprecher der Bundesregierung. Und der sagte in einem offiziellen Statement, dass sich in den Demonstrationen eine tiefe Sorge ausdrückt und auch ein Gerechtigkeitsverlangen der Menschen. Ja, und das führt mich zu der Frage, was eigentlich Occupy ist. Das ist vor allen Dingen ein Label. Und dieses Label nutzen verschiedene Einzelpersonen und Organisationen. Und diese Einzelpersonen und Organisationen haben halt die ersten Demonstrationen durchgeführt und auch die ersten Zeltlager organisiert, die danach entstanden sind. In vielen Manifesten und Aufrufen, auf die ich später noch genauer eingehen werde, wird diese Bewegung als die Bewegung der 99% beschrieben. Und es gab Menschen, die sich diese Bewegung der 99% genauer angeschaut haben, die dann sich die Demonstrationen am 15.10.2011 angeschaut haben. Und da habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Und mein erstes Beispiel wäre aus Frankfurt. Ich zitiere: Ich war am vergangenen Sonntag in Frankfurt. Da waren zum Beispiel Plakate über Google jüdisches Kapital oder Plakate gegen jüdische Kapitalisten, berichtet ein Mensch im Radio FSK aus Hamburg. In Düsseldorf gab es Schilder mit neureligiösen Heilsbotschaften und dem Hinweis: Opa, du kannst stolz auf mich sein. Und ich habe mir selber die Demonstration in Berlin angeschaut und da war die Parole: Wir sind das Volk, die am meisten gerufene Parole, die halt dort zu hören war. Es gab allerdings vielleicht noch deutlichere Beispiele, was das für eine Bewegung ist und wer sich daran beteiligt. In Köln hat eine antisemitische und antiamerikanische Harp- und Chemtrail-Verschwörungsideologin eine beklatschte Rede gehalten und die hat dort behauptet, dass es geheime Erdbeben- und Wetterwaffen gibt. Und mit diesen geheimen, angeblichen Erdbeben- und Wetterwaffen würde der Amerikaner und der Israeli in Kürze den Dritten Weltkrieg ausführen. Das hat sie dort wortwörtlich gesagt. Wenn man sich halt im Nachhinein Videos von diesen Demonstrationen angeschaut hat, und ich habe halt die Demonstration in Berlin gesehen, war da eine Beteiligung der Verschwörungsszene nicht zu übersehen. Und das waren dann halt Verschwörungsaktivisten, die bestimmte Schilder getragen haben, zum Beispiel über die Bilderberger, gegen die Rothschilds und gegen die neue Weltordnung. Oder dass dort die Forderung nach einer Neuuntersuchung des 11. September 2001 propagiert wurde. Und die relativ allgemeine gehaltene Forderung, dass die Schafe nun endlich aufwachen sollen. Und das sind alles Phrasen und Forderungen einer Szene und eines gewissen Milieus, denn der Bilderberger Konferenz, das ist eine Konferenz, die alljährlich stattfindet, sagen Verschwörungsideologen eine unglaubliche Macht nach. Die behaupten halt, dass die Welt durch diese Konferenz gesteuert wird. Hier wird also die große Verschwörung verortet. Andere Verschwörungsideologen gehen wiederum von einer unglaublichen Macht der Rothschilds aus. Das ist eine Bankiersfamilie. Und wiederum andere sprechen von einer neuen Weltordnung, die errichtet werden würde. und diese wird von verschiedenen Verschwörungsideologen und Aktivistinnen gefürchtet. Und die Parole, dass die Menschen nun endlich einmal aufwachen müssen, dass sie sich aus dem Zustand des Scharfseins befreien müssen, zieht sich durch verschwörungsideologische Propaganda. Sie ist zum Beispiel in der Zeitgeistreihe zu finden, das ist eine ganz bekannte Filmreihe. Nun habe ich hier drei Begrifflichkeiten benannt und die würde ich kurz erläutern, nämlich die Begrifflichkeit Verschwörungsszene, Verschwörungsideologie und Verschwörungsaktivistin. Die verwende ich jetzt öfter in meinem Vortrag. Die Grenzen bei diesen Begrifflichkeiten sind allerdings fließend. Ich spreche zum einen von Verschwörungsaktivistinnen und hiermit meine ich Menschen, die sich zum Beispiel in Infonetzwerken zusammengeschlossen haben und die sich einer Wahrheitsbewegung zugehörig fühlen. Oftmals geht es diesen Menschen um eine Umdeutung der historischen Ereignisse des 11. September 2001, aber es gibt auch viele weitere Verschwörungstheorien, denen diese Menschen verfallen sind. So zum Beispiel der sogenannte Chemtrail-Glaube, das ist der Glaube, dass den Konsensstreifen von Flugzeugen bestimmte Mittel untergemischt werden, mit denen die Bevölkerung kontrolliert werden würde. Diese Aktivisten sind nicht nur im Internet, sondern auch auf der Straße aktiv. Sie stellen das Fußvolk für Kongresse und Aufmärsche. Viele von ihnen sind einem gesellschaftlichen Wahn verfallen. Sie reproduzieren die Verschwörungsideologie. Damit ist ein geschlossenes System der Welterklärung gemeint, bei dem alle Ereignisse auf die angebliche Existenz der großen Verschwörung zurückgeführt werden. Und das lässt sich an verschiedenen Ereignissen festmachen, so zum Beispiel am 11. September 2001, wo dann gesagt wird, das sei ein Inside-Job der amerikanischen Regierung gewesen, aber auch an den Massenmorden des Anders Behring Breivik, wo dann behauptet wird, es gäbe geheime Organisationen, die ihn beauftragt hätten, diese Massenmorde zu begehen. Und jetzt ganz aktuell auch bei den sogenannten Dönermorden, wo verschiedene Verschwörungsideologen, zum Beispiel aus dem rechtspopulistischen Kopfverlag, davon sprechen, dass es eine geheime Organisation gäbe, die rechte Gruppen unterwandert hätte und diese geheime Organisation würde vom CIA gesteuert werden. Verschwörungsideologie ist eben gemeint, dass alle Ereignisse umgedeutet werden und zu einem Job geheimer Institutionen gemacht werden. Und oftmals werden eben amerikanische oder gar israelische Institutionen verantwortlich gemacht. Und da gibt es halt in diesem Milieu Verschwörungsideologen. Diesen Begriff verwende ich für diejenigen Personen, die das Milieu mit theoretischen Machwerken versorgen oder die neue Theorien schaffen. Und viele dieser Personen betreiben Internetseiten und auf denen werden dann halt aktuelle Ereignisse wie die sogenannten Dönermorde verschwörungsideologisch verklärt. Beispiele für solche Personen wäre zum Beispiel die relativ bekannte Antifeministin Eva Herrmann, die in den letzten Jahren in den sogenannten COP-Nachrichten Verschwörungsideologie propagiert hat. Um das nochmal deutlich zu machen, wenn ich von Verschwörungsideologen oder von Verschwörungsaktivistinnen spreche, meine ich nicht Menschen, die sich für die ein oder andere Verschwörungstheorie interessieren, sondern ich meine Menschen, die ein gefestigtes und ein geschlossenes Weltbild besitzen und einer Ideologie verfallen sind und die sich eben an einem gewissen Milieu bewegen. Dieses Verschwörungsmilieu könnte man als eine Art Szene begreifen, einer Szene aus, in Anführungszeichen, Infokriegern, Wahrheitsbewegten und Truthern, die an der Verklärung der Realität arbeiten. Und das handelt sich hier nicht um irgendein kleines Phänomen, sondern es gibt relativ große Zeitschriften wie das Hintergrundmagazin oder das Kompaktmagazin oder die COP-Informationen und die bieten ideologische Unterfütterung. Und um nochmal deutlich zu machen, dass derartige Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien eben kein Randphänomen sind, kann man auch den Kopfverlag herausgreifen, den ich bereits erwähnt habe. Der hat einen geschätzten Jahresumsatz von ca. 800 Millionen Euro und macht ganz gute Geschäfte. Und der verdient halt sein Geld mit Büchern über den 11. September oder über Chemtrails beispielsweise. Ja, und diese Szene wird zunehmend offensiver. Und da gibt es ein kleines Beispiel, das hat am 10. September 2011 stattgefunden. Da haben sich 500 Menschen an einer Demonstration in Karlsruhe beteiligt und an der Occupy-Bewegung sind eben auch sowohl Verschwörungsideologen als auch Verschwörungsaktivistinnen beteiligt. Und meiner Meinung nach haben diese Verschwörungsideologen und Verschwörungsaktivistinnen dieser Bewegung einen Stempel aufgedrückt. Einige Theorien der Verschwörungsbewegung erreichen durchaus gesellschaftliche Massen. Und da wäre ein Beispiel, es gibt halt verschiedene Umfragen, dass mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung glaubt, dass die Anschläge von 11. September 2001 irgendwie selbst gemacht worden seien, also dass in Wirklichkeit die amerikanische Regierung oder noch geheimere Institutionen dafür verantwortlich sind. Die Theorie von den 99%, die es ja in der Occupy-Bewegung gibt, erinnert nicht zufällig an Theorien, die man halt im Verschwörungsmilieu findet, wenn man sich das genauer anguckt. Und eine Beteiligung dieses Verschwörungsmilieus ist offensichtlich, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Ja, und in die USA würde ich zuerst einen Blick werfen. Dort wurde nämlich schon am 17.09.2011, also bevor die Occupy-Bewegung in dieser Form in Deutschland existent war, der Zuccotti Park in New York besetzt. Und diese Besetzung hat sicherlich auch auf die deutsche Occupy-Bewegung gewirkt. Es gibt aber deutliche Unterschiede zu der Bewegung in Deutschland, denn in den USA gibt es eine Beteiligung von sozialen Aktivistinnen, und damit meine ich GewerkschafterInnen, Feministinnen, Anarchistinnen, Antirassistinnen und oder Kommunistinnen. Und diese Beteiligung von sozialen Aktivisten machen verschiedene amerikanische Verschwörungsideologen der amerikanischen Bewegung eben auch zum Vorwurf, auch wenn es zahlreiche Überschneidungen gibt, die ich dann auch gleich benennen würde. Webster Tarpley, das ist ein langjähriges Mitglied der antisemitischen Bürgerrechtsbewegung Solidarität, der schreibt in Deutschland für den bereits erwähnten Kopfverlag und für das Kompaktmagazin des Querfrontlers Jürgen Elsässer. Der hat über Occupy Wall Street geschrieben. Dort dominieren zwei Altkader von der Schnittstelle des politischen Spektrums zwischen linken Flügel der Demokratischen Partei, stiftungsgesponserten Oppositionellen und linkskostümierten Gewerkschaftsbürokraten. Und Tarpley, der eine bedeutende Figur in der Verschwörungsszene in den USA ist, hat der Occupy-Bewegung dort auch den Vorwurf gemacht, dass sie die Theorie vom Terroranschlag gegen die 9-11-Wahrheitsbewegung verteidigen. Wenn man sich die Aktionen von Occupy in den USA anschaut, gab es dort Aktionen wie die Besetzung des Hafens von Oakland oder Aufrufe zum Generalstreik. Und das zeigt meiner Meinung nach deutlich auf, dass hier viel eher um soziale Rechte gekämpft wird, denn hier stellen Menschen die soziale Frage und sie besetzen Produktionsmittel. Das machen sie im Sinne eines Strukturmarxismus und das mag sicherlich verkürzt sein, geht allerdings viel, viel weiter als in Deutschland. Allerdings gibt es auch hier Schattenseiten, die ich in aller Kürze hervorheben werde. Initiiert wurde die Occupy-Bewegung von der Adbusters Media Foundation aus Vancouver, die sich gegen das, in Anführungszeichen, Gomorra an der Wall Street richtete. Ein Fotoband dieser Gruppierung macht auch deren politische Praxis deutlich. Dort sind Fotos kämpfender Menschen in Gaza neben Fotos aus dem Warschauer Ghetto zu sehen. Dort wird also eine Gleichsetzung betrieben. Und auch die Occupy-Bewegung in den USA wurde sich von Journalistinnen beispielsweise angeschaut, und da würde ich gerne Hannes Stein zitieren, der in der Jüdischen Allgemeinen vom 19.10.2011 geschrieben hat, und ich zitiere jetzt: Ein paar von ihnen, also von den Occupy-Aktivisten, haben aber mittlerweile herausgefunden, wer am Kapitalismus schuld ist. Die Juden, versteht sich. Einer der Demonstranten sagt, beinahe alle Banker an der Wall Street und Manager von Hedgefonds stammen aus einer winzigen ethnischen Gruppe, sie sind alle Juden. Die Occupy Wall Street Leute haben mittlerweile Nachahmer im ganzen Land gefunden. In Los Angeles fordert eine Patricia McAllister, die im dortigen öffentlichen Schulwesen arbeitet: Ich glaube, dass die zionistischen Juden, die hinter den großen Banken und der Federal Reserve, das ist die amerikanische Zentralbank, stecken, aus diesem Land vertrieben werden sollten. Also da wird mit ganz eindeutig antisemitischen Stereotypen gearbeitet und die werden in dieser Bewegung auch propagiert. In den USA ist auch Alex Jones beteiligt, das ist ein Radio- und Filmemacher, und Alex Jones propagiert verschiedene Verschwörungstheorien. Der glaubt, dass der 11. September eben durch die amerikanische Regierung verübt worden wäre. Er glaubt aber auch, dass die NPD, um ein Beispiel aus Deutschland herauszugreifen, durch den britischen Geheimdienst gesteuert werden würde, also so eine importiert worden wäre nach Deutschland. Alex Jones glaubt, dass es eine heimliche Elite gibt, und diese heimliche Elite macht er für so ziemlich jeden Anschlag, den es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, verantwortlich. Also nicht nur für den 11. September, sondern auch die Morde des Anders Behring Breivik wurden von ihm auf diese Weise gedeutet. Er behauptet, dass es darum gehe, eine neue Weltordnung zu errichten, und diese neue Weltordnung hätte eine Weltregierung an der Spitze und würde die Nationalstaaten auflösen, was für den selbsternannten Patrioten halt ein Ereignis ist, vor dem er große Angst verspürt. Und jener Alex Jones hat sich beispielsweise am 11.10.2011 unter die ihm zujubelnden Occupy Houston Demonstranten gemischt, und dort hat er dann Interviews gegeben und für einen Zusammenschluss zwischen der rechten Tea Party und der Occupy-Bewegung geworben. Diese sollten sich dann gemeinsam gegen die in Anführungszeichen kommunistischen Banken richten. Und in dieser Occupy-Bewegung sieht er den Beginn einer zweiten amerikanischen Revolution, die sich nun gegen Bankster und Globalisten, die eine Schattenregierung gebildet hätten, richten würde. Und da haben ihm dann halt einige hundert Menschen zugejubelt. Und er ist da nicht alleine in der Occupy-Bewegung aktiv, sondern es gibt den ehemaligen Wrestler und Gouverneur von Minnesota, Jesse Ventura, der in den USA eine durchaus bekanntere Persönlichkeit ist und auch den Mainstream-Medien Interviews gibt, die... Und dort sagt er dann Sachen, warum, auf die Frage, warum er sich an Occupy Wall Street beteiligt, dass er das tue, um in Anführungszeichen den Krebs auszumerzen. Ich liebe die Wall Street, wirklich. Ich mag nur nicht die Gauner und Verschwörer, die sie betreiben. Also gefragt nach seiner Motivation. Einige Teilnehmer von Occupy Wall Street beziehen sich positiv auf den libertären Republikaner Ron Paul, der will gerade zu den Präsidentschaftswahlen antreten. Und Ron Paul geht ebenfalls von einer Geheimverschwörung der Banken aus und erfordert die Neuuntersuchung des 11. September 2001. Und deswegen wird er eben durch dieses Verschwörungsmilieu der Truther und Infokrieger unterstützt. Und ein weiteres Beispiel wäre Peter Joseph. Joseph ist ein Filmemacher und ein Aktivist, der ist für die verschwörungsideologischen Zeitgeistfilme verantwortlich und daraus ist eine Bewegung hervorgegangen, nämlich das sogenannte Zeitgeist-Movement. Und auf diese Bewegung hat er einen maßgeblichen Einfluss und ist erst die bestimmende Figur. Auf den genauen Inhalt dieser Filme werde ich gleich noch zu sprechen kommen, weil dieses Zeitgeist-Movement auch in Deutschland eine gewisse Rolle spielt. Teile der amerikanischen Occupy Wall Street-Bewegung berufen sich auf diesen Filmemacher und Peter Joseph trat am 15.10.2011 im Occupy Wall Street Camp auf und hat dort eine viel umjubelte Rede gehalten. Jetzt würde ich nun doch den Blick schon auf Deutschland richten und vorher einen kurzen Ausflug nach Spanien unternehmen, weil die Proteste, die es in Spanien gegeben hat, durchaus wichtig waren für die Occupy-Proteste, die dann in Deutschland entstanden sind. Zunächst kurz nach Deutschland. Ich glaube, dass das eine Bewegung ist, die spezifischer ist. Also man kann nicht die deutsche Occupy-Bewegung mit der amerikanischen Occupy-Bewegung gleichsetzen. Ich glaube, dass das eine Bewegung ist, die letztendlich 99% der Deutschen gegen das in Anführungszeichen internationale Finanzkapital auf die Straße bringen soll. Und es geht der Occupy-Bewegung darum, eine große Gemeinschaft zu formieren. Und es handelt sich nicht, wie oftmals behauptet wird, um eine spontane Bewegung. Denn da kann ich kurz darstellen, wie ich darauf gekommen bin, mich mit der Occupy-Bewegung zu beschäftigen. Denn es gab bereits vor mehr als einem halben Jahr eine Gruppierung, die nannte sich Acampada Berlin. Und dieser Zusammenschluss, der damals Acampada Berlin ist, hat schon vor einem halben Jahr auf dem Alexanderplatz in Berlin gekämpft und war durch die Proteste in Spanien inspiriert. Denn dort hatten sich am 15.05.2011 unter dem Motto Democracia Real Ya, also echte Demokratie jetzt, über 150.000 Menschen zusammengefunden. Die haben dort demonstriert und sie haben daraufhin verschiedene Plätze besetzt. Und es sind wirklich große Zeltstädte entstanden mit mehreren tausend TeilnehmerInnen. Das Programm in diesen Zeltstädten war allerdings bezeichnend und macht deutlich, dass sie wenig mit den fast gleichzeitig stattfindenden Ereignissen in den arabischen Ländern zu tun hatten. Und ich zitiere jetzt aus der Zusammenfassung eines Programms. Einrichtung eines symbolischen Gemüsegartens, Plakat-Recycling-Workshop, ökologische Erziehung, Clown-Workshop und so weiter. Die Demonstranten auf dem Kairoer Tahrirplatz hatten sicherlich anderes zu tun, als Clown zu spielen und Gemüsebeete zu pflanzen. Mit den revolutionären Ereignissen in den arabischen Ländern haben die als Spanish Revolution bezeichneten Demokratiespiele wenig zu tun. Und das ist ein Zitat aus der Konkret von Thorsten Mense. Die Forderungen, die diese Bewegung in Spanien aufgestellt hat, blieben diffus und sie blieben vor allen Dingen innerhalb dieses kapitalistischen Systems. Ihnen ging es nämlich um eine Verbesserung der bürgerlichen Demokratie. Und ich zitiere, erstens Reform des Wahlsystems, zweitens Bekämpfung der Korruption, drittens Effektivierung der Gewaltenteilung und viertens Einrichtung von Mechanismen, um die Abwesenheit von Politikern in Gremien besser kontrollieren zu können. Und die linksliberale Zeitung El País hat dann auch ein Fazit gezogen, als sie die Proteste begutachtet haben. Und ich zitiere, sie wollen das System perfektionieren, auch wenn es den Anschein weckt, als ob sie das System attackieren. Und von diesen Ereignissen waren halt Menschen in Deutschland trotzdem inspiriert und haben dann in Berlin dazu, nicht nur in Berlin, aber eben auch in Berlin dazu aufgerufen, Plätze zu bekämpfen. Und das habe ich mir genauer angeschaut und war dann relativ überrascht. Ich habe mich vorher halt vor allen Dingen mit so den Verschwörungstheorien und der verschwörungsideologischen Szene befasst und da habe ich dann halt Personen entdeckt, die ansonsten halt sich um die angebliche Aufklärung des 11. September bemühen und die sich halt jener verschwörungsideologischen Deutung der Realität verschworen haben, die ich bereits angesprochen habe. Das sind zum Beispiel Personen aus der organisierten Verschwörungsszene, die sich im Infonetzwerk Berlin zusammengeschlossen haben. In Hamburg war es allerdings das Zeitgeist-Movement, das maßgeblich für die ersten Proteste verantwortlich war. Also die Demonstrationen in Hamburg, die ersten großen, die erste große, wurde, die am 15.10.2011 stattfand, wurde faktisch von einem Chapter des sogenannten Zeitgeist-Movements organisiert. In Berlin wurde dann auf dem Alexanderplatz gecampt und dieses Camp ist nach einem Monat geräumt worden und das hat ihnen die gewünschte Außenwirkung geschafft, nämlich ein großes Medienecho. Und nach dieser Räumung haben diese Personen auch verschiedene Interviews gegeben, die ich mir dann angeschaut habe, weil ich das relativ wichtig fand, was Menschen, die halt wochenlang dort gecampt haben, denn für politische Positionen haben. Und ich zitiere jetzt einen Teilnehmer dieses Camps, der dann ein ausführliches Interview gegeben hat, das auch heute noch im Internet zu finden ist. Wie heißt es so schön? Wir brauchen Einigkeit. Einigkeit und Recht und Freiheit für unser Land. Wir dürfen nicht vergessen, was passiert. In Tunesien sterben Kinder. In Libyen, was da abgeht, wenn die NATO da mit Bomben anrückt. Ob Gaddafi ein guter oder schlechter Mann ist, kann ich nicht beurteilen. Ob Adolf Hitler jetzt gut oder schlecht war, da will ich überhaupt nicht drüber reden. Scheiß doch drauf, ich bin für alle Menschen. Und es gibt halt von dieser Acampada beziehungsweise an späteren Occupy-Bewegungen verschiedene Interviews von Aktivisten, die halt relativ deutlich machen, dass das halt wenig beziehungsweise gar nichts mit emanzipatorischer Politik zu tun hat. Ein anderer Teilnehmer behauptet in einem Interview bei dieser Polizeiaktion, habe es sich um ein Marionettentheater der Bilderberger, also jener geheimen Weltverschwörung, die halt alles steuert, gehandelt. Und er warnte in dem Zusammenhang vor der angeblichen neuen Weltordnung. Auf diesem Camp sind aber allerdings auch Verschwörungsideologen aufgetreten. Und mein Beispiel ist da Georg Beres, der auf den Spitznamen Bauchi hört. Beres bezeichnet die Bundesrepublik als GmbH, also als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Er behauptet, die Bundesrepublik ist eine Firma. Und das ist halt ein verschwörungsideologisches Konstrukt, das sich in weiten Teilen der Verschwörungsszene großer Beliebtheit erfreut, aber das auch von Nazis benutzt wird, weil diese GmbH, die Bundesrepublik, würde von den Alliierten geleitet werden und die würden halt an jedem von uns, die wir Mitglieder angeblich dieser GmbH ist, verdienen. Beres hat dort aber auch für eine Zusammenarbeit mit der rechten Szene geworben, ohne dass ihm dort irgendwie widersprochen wurde. Aus dieser Gruppe, Acampada, die halt von den spanischen Protesten inspiriert war, wurde dann Alex 11. Und Alex 11 war maßgeblich an der Organisation der Occupy-Proteste in Berlin beteiligt. Was relativ deutlich ist, wenn man sich halt bestimmte Flugblätter und Theorien dieser Gruppierung anschaut, dass sie einer Zentralsteuerungstheorie verfallen sind. Und diese Zentralsteuerungstheorie habe ich auch schon angedeutet, die geht halt davon aus, dass eine heimliche Elite existiert, die die Welt beherrschen würde. Diese Zentralsteuerungstheorie ist ganz elementarer Bestandteil vieler verschwörungsideologischer Konstruktionen. Die findet man zum Beispiel in diesem Zeitgeistfilm des Peter Joseph, der an Occupy Wall Street in den USA beteiligt war. Und dieser Zeitgeistfilm wurde auch von Acampada-Aktivisten beworben. Zeitgeist ist eine Filmreihe, das sind halt drei Teile. Und dort ist von einer heimlichen amerikanischen Elite der Rockefellers und Rothschilds die Rede. Und diese Rockefellers und Rothschilds werden für sämtliche finanzielle Ausbeutung verantwortlich gemacht. Ein Mittel für diese Ausbeutung seien die Zentralbanken und dort wird dann immer wieder die amerikanische Zentralbank Fed benannt und das sogenannte Zinssystem. Und wenn man sich diese Filme anschaut, die sind halt im Internet erhältlich und wurden mehrere Millionen Male angeklickt, also auch in Deutschland, es gibt eine deutsche Version, dann wird halt vielleicht auch deutlich, warum die in Deutschland auf so großes Interesse stoßen. Die sind nämlich faktisch geschichtsrevisionistisch. In dem Film, im ersten Teil, werden beispielsweise die USA, die halt von den Rockefellers und Rothschilds kontrolliert werden, für alle Weltkriege verantwortlich gemacht. Also da findet ein Diskurs statt, wo dann halt die deutsche Kriegsschuld geleugnet wird. Und gleichzeitig gibt es im ersten Teil auch die Gleichsetzung zwischen deutschen Kriegsverbrechen, die im Zweiten Weltkrieg begangen wurden, und den Kriegsverbrechen in Vietnam. Und hier wird an antisemitische Theorien angeknüpft, in dem halt von der Macht der Rothschilds die Rede ist. Und diese Theorien wurden bereits von nationalsozialistischer Seite propagiert. Die findet man halt in Machwerken, die es im Nationalsozialismus gegeben hat. Zum Beispiel im antisemitischen Hetzfilm Der ewige Jude, der, mit dem die Vernichtung der Jüdinnen und Juden propagiert wurde, findet sich eigentlich fast die gleiche Konstruktion, nämlich von den Rothschilds, die die Welt beherrschen. In dem Film finden sich auch weitere verschwörungsideologische Konstruktionen. Da wird zum Beispiel der 11. September beleuchtet und umgedeutet. Und im dritten Teil findet sich die angestrebte Utopie des Zeitgeist-Movements, das halt auch an der Occupy-Bewegung beteiligt ist. Und diese Utopie, das ist, würde ich als Science-Fiction-Fantasie bezeichnen. Nämlich, es ist die Herrschaft der Maschinen, die auf die zusammenbrechende Menschenherrschaft folgen soll. Und dieser Film endet auch mit einer Darstellung, wie diese Utopie erreicht werden könnte. Nämlich die Gesellschaft, man könnte hier von 99% sprechen, erhebt sich gegen die heimliche Elite, die hinter dem Vorhang sitzt. Man könnte hier von den 1% sprechen. Und es existiert, was ich ganz spannend fand, auch eine neue Version des Films. Und das zeigt diese Vision. Und diesmal ist sie mit neuen Bildern unterlegt. Nämlich Bildern, die demonstrierende Occupy-Aktivistinnen zeigen, die 99%-Schilder in die Luft recken. Und ich glaube, dass derartige Utopien, die halt in der verschwörungsideologischen Szene debattiert werden, eine Triebkraft waren, dass sie halt dazu gebracht hat, jetzt statt Kongressen oder Kreideaktionen über den 11. September eine breitere Bewegung anzustreben. Die Prägung durch derartige Filme findet man nicht nur bei Berliner Occupy-Aktivisten, sondern auch bei Occupy-Aktivisten aus Frankfurt. Und das Beispiel für einen derartigen Umstand ist Wolfram Siener, den wahrscheinlich niemand kennt. Siener ist lange Zeit als eine Art Pressesprecher von Occupy Frankfurt aufgetreten. Er wurde als das Gesicht der Occupy-Bewegung inszeniert. Vom Spiegel wurde er als charismatische Führungsfigur beschrieben, einem Umstand, dem Siener nicht widersprochen hat. Und zum einen wird hier deutlich, dass es innerhalb dieser Bewegung Hierarchien gibt. Das würden viele Occupy-Aktivisten sicherlich empört abstreiten. Und es wird auch deutlich, dass es halt Platzhirsche gibt, die der Presse zur Verfügung stehen. Und Siener ist gefragt worden, welche Bücher und Filme ihn maßgeblich geprägt hätten. Und Siener hat dann dem Spiegel gesagt, ich zitiere, Siener nennt den zweiten und dritten Teil von Peter Josephs Filmreihe Zeitgeist. Phänomene wie das Zinssystem oder die Geldpolitik der USA werden darin kritisiert. Seine politischen Präferenzen werden aber allerdings auch durch eine Band deutlich, die er eingeladen hat und die aufgrund seiner Einladung am 10.12.2011 in Frankfurt aufgetreten ist. Und es handelt sich hier um die Band Die Bandbreite. Und das ist eine Verschwörungsband, die in ihren Texten unter anderem die AIDS in Anführungszeichen Lüge thematisiert, die in der Vergangenheit mit Politikern der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei aufgetreten ist und die Kritikerinnen immer wieder mit dem gebetsmühlenartig wiederholten Vorwurf, sie seien doch Faschisten, denunziert. Wenn man Occupy-Aktivisten mit derartigen Fakten konfrontiert, wird ganz oft und gerne behauptet, dass es sich nicht um eine homogene Bewegung handeln würde, sondern dass ja alle Menschen, die dort gemeinsam demonstrieren, ja nur Individuen seien und die hätte ein gemeinsamer Nenner auf die Straße und in die Camps gebracht. Und das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube, weil das ist halt schön praktisch, wenn man sagt, wir sind ja alle Individuen und wir sind alle ganz unterschiedlich, wir demonstrieren halt nur ein bisschen gemeinsam. Man kann sich halt im Bedarfsfall von den schlimmsten Verschwörungsfreaks, die von der BRD GmbH sprechen oder den 11. September umdeuten, kann man sich dann halt distanzieren. Ich glaube aber, dass es gemeinsame Nenner gibt und diese Nenner würde ich nun mit dem Blick auf die deutsche Occupy-Bewegung herausarbeiten wollen. Drei Dinge erscheinen mir hier besonders wichtig. Und der erste gemeinsame Nenner wäre die gemeinsame Angst vor der angeblichen Elite. Das ist eben jene Zentralsteuerungstheorie, also der Irrglaube, dass da irgendwo eine geheime Elite die Geschehnisse zentral steuern würde. Und da gibt es verschiedene Bildnisse, die im Verschwörungsmilieu, aber auch in der Occupy-Bewegung genutzt werden. Nämlich zum Beispiel das Bildnis der Marionetten und des Marionettenspielers. Also an der Spitze sitzt ein Marionettenspieler und der steuert alle Menschen an ihren Fäden und bringt sie in die Richtung, in die sie sich bewegen sollen. Und das ist das Bildnis von den Schafen, also von der Masse, ja, der noch ganz normalen Bevölkerung, die so dumm wie Schafe ist und das hinterher blökt, was Journalisten und PolitikerInnen ihnen vorgeben. Und da ist ein Beispiel der sogenannte Karneval der Empörten am 11.11.2011 in Berlin, der von Occupy-Aktivisten organisiert worden ist. Und ich zitiere, kamen auf die Idee, wie eine Meute als Schafe verkleidet, mit einem Regierenden als Antreiber durch den Marsch zu jagen. Das gleiche mit Sklaven und Leuten, die eine Kombo aus Marionettenspieler und Marionetten machen. Und ähnlich haben sie das dann auch umgesetzt. Es gab dann halt Schafe, die gemäht haben. Und es gab Merkel, also eine Person, die mit einer Merkel-Maske aufgetreten ist. Und es gab Puppenspieler. Was es dann auch noch gab und was ich durchaus interessant war, um die politischen Positionierungen dieser Occupy-Bewegung deutlich zu machen, war ein sogenannter, in Anführungszeichen, Euro-Imperator. Der war in eine SS-ähnliche Kleidung gesteckt worden und statt einer Hakenkreuzbinde trug er ein Euro-Abzeichen auf der Seite. Nun wäre es falsch zu sagen, das sind jetzt alles irgendwie Verschwörungsspinner, sondern da gibt es ja auch noch eine Gruppierung, die diese Proteste geprägt hat, das ist echte Demokratie jetzt. Diese Gruppierung hat durch ihre Forderungen nach echter Demokratie die Proteste maßgeblich geprägt. Es gibt in Deutschland verschiedene Gruppen und Einzelpersonen, die sich dieser Gruppierung zugehörig fühlen. Sie ist, und das stammt aus ihrer Selbstbeschreibung, dezentral organisiert. Menschen vernetzen und organisieren sich im Internet und an einzelnen Orten und kommen miteinander ins Gespräch. Gegründet wurde dieser Verein von Ulrich Riebe und Tom Schilling. Die leben beide in Konstanz am Bodensee und die beide verstehen sich als, in Anführungszeichen, Bürgerjournalisten. Sie fordern den Abschied von klassischer Ideologie und eine dezentrale Organisation. Das ist allerdings vor allen Dingen ein Label, also echte Demokratie jetzt ist vor allen Dingen ein Label mit einer bundesweiten Internetseite und dieses Label wird von verschiedenen Gruppen genutzt. Diese Personen haben dann zum 15.10.2011 zu diesen großen Demonstrationen organisiert, und um gemeinsam gegen die 1% zu protestieren. Und ich behaupte, dass der gemeinsame Nenner von Demokratieidealisten, wie sie echte Demokratie jetzt darstellt, und Verschwörungsaktivisten jene Zentralsteuerungstheorie ist. Denn es wird die Behauptung aufgestellt, wir sind die 99%. Und diesen 99% werden die 1% entgegengestellt. Und diesen 1% wird nachgesagt, dass sie die Welt beherrschen und sie werden für alles Unrecht der Welt verantwortlich gemacht. Und hier haben wir es mit der Konstruktion einer Elite zu tun, also einer Elite der 1%, und diese Elite wird von der normalen Bevölkerung abgekoppelt. Und das ist ein ganz kollektivistischer Erklärungsansatz, denn wenn ich die 1% eine wie auch immer geartete Elite konstruiere, entlaste ich 99% der deutschen Bevölkerung, die dann mit den Verhältnissen in Deutschland nichts mehr zu tun haben. Und das fällt weit hinter, wie auch immer, also hinter Klassenbegriffe, zum Beispiel des Kommunistischen Manifests zurück, die 150 Jahre alt sind, die man auch gerne kritisieren kann. Ich glaube halt, dass in dieser Parole, wir sind die 99%, die Sehnsucht nach einer ganz großen Gemeinschaft erkennbar ist, und das wäre meiner Meinung nach der zweite gemeinsame Nenner mit dem Blick auf die Occupy-Bewegung. Denn hier wird eine Gemeinschaft formiert, und zwar eine Gemeinschaft der Wutbürger. Und das wird auch anhand vieler Flugblätter und auch vieler Manifeste deutlich, die in der Occupy-Bewegung kursieren. Auf einer Seite von Occupy Hamburg wird diese Bewegung zum Beispiel, und das in einem ganz eindeutig antifeministischen Jargon, als Bewegung der, in Anführungszeichen, Wissenschaftler, Politiker, Studenten, Schüler und Hausfrauen beschrieben. Und in einem Manifest von Echte Demokratie jetzt heißt es, wir sind ganz normale Menschen. Einige von uns bezeichnen sich als aufklärerisch, andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, andere wiederum nicht. Einige von uns folgen klar definierten Ideologien, manche unter uns sind unpolitisch, aber wir sind alle besorgt und wütend angesichts der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven, die sich um uns herum präsentiert. Die Korruption unter Politikern, Geschäftsleuten und Bankern macht uns hilf- als auch sprachlos. Also da wird halt eine breite Bewegung angestrebt, und das, was sich da Leute drunter vorstellen, sind halt Politiker, Studenten und eben in Anführungszeichen Hausfrauen. Und es wird eine Bewegung angestrebt zwischen in Anführungszeichen aufklärerischen Menschen und konservativen Menschen. Und diese Bewegung, die da angestrebt wird, geht mit einer auch oftmals eingestandenen Unfähigkeit, die kapitalistischen Zustände zu erkennen und zu beschreiben, einher. Und dieser Unfähigkeit wird dann eine ganz moralisierende Empörung entgegengesetzt. Das findet man in vielen Erklärungen dieser Occupy-Bewegung. Man findet es aber auch in einem Lied des Liedermachers Konstantin Wecker. Der hat ein Lied geschrieben, das er auf den Namen Empört euch getauft hat. Und daraus würde ich gerne zitieren, denn da werden halt, wird mit Moralisierung gearbeitet, die in einem einfachen Ihr-Wir-Schema gehalten ist, sind, denn ihr spekuliert, wir gehen einer ehrlichen Arbeit nach, wir müssen uns gegen euch zusammenschließen. Und im Refrain heißt es dann immer wieder, empört euch, gehört euch, liebt euch und widersteht. Und solche Forderungen sind halt auch ganz typisch für diese Bewegung. Occupy Münster fordert beispielsweise die Revolution der Herzen, was auch immer das genau bedeuten soll. Den zweiten gemeinsamen Nenner könnte man also als eine Art Sehnsucht nach einer großen Gemeinschaft beschreiben, und das ist in Deutschland auch immer eine große deutsche Gemeinschaft. Und diese große deutsche Gemeinschaft schließt auch Nationalsozialisten, Rechtspopulisten und andere Reaktionäre mit ein, und sie schließt eben auch diese Verschwörungsideologen mit ein, von denen ich vorher gesprochen habe. Diese große Gemeinschaft, die dort formiert wird, schließt alle ein, solange die Organisationen, in denen die Menschen organisiert sind, zurückstehen. Und ich zitiere jetzt: Wir spalten nicht. Der, der neben dir steht, ist doof. Er steht neben dir und dafür solltest du dankbar sein. Wir sollten dankbar sein, uns anzufreunden, uns kennenzulernen und obwohl wir grundverschieden sind, gemeinsam für ein Ziel einzutreten. Und dieses, wir wollen ja nicht spalten, sondern wir wollen alle zusammen irgendwie was erreichen, stammt von der Facebook-Seite von Echte Demokratie Jetzt aus Dresden. Und diese die angestrebte formierte Gemeinschaft, die erreicht werden soll, führt auch zu den merkwürdigsten Verbindungen und Verbrüderungen. Ich zitiere jetzt aus einem Artikel der Frankfurter Rundschau, der den Besuch der FDP-Politikerin Katja Hessel, das ist eine Landtagsabgeordnete in Hessen, beleuchtet. Die hat das Occupy-Camp in Frankfurt vor der EZB besucht. Ich zitiere: Plötzlich wirken sie alle wie Brüder und Schwestern im Geiste. In welcher Partei war Hessel doch mal? FDP, sagt sie. Wir sind offen für alle Parteien, sagen die anderen. Sie gehöre ja schließlich auch zu den 99%. Die übrigen 1%, das seien ja nur ein paar ganz Kranke, sagt eine. Ein paar hundert höchstens, die kontrollieren die ganze Wirtschaft. Und mit derartigen Zitaten wird halt relativ deutlich, dass man auf der einen Seite diese geheime Elite konstruiert, die paar hundert höchstens, die die gesamte Wirtschaft und eigentlich das gesamte gesellschaftliche Leben kontrollieren, und auf der anderen Seite halt eine breite Bewegung anstrebt, die im Zweifel dann halt auch FDP-Politikerinnen anstrebt. Auf der anderen Seite gab es auf vielen Occupy-Demonstrationen eine Art Fahnenverbot. Und ich zitiere hier einen Gewerkschafter: Dies ist das erste Mal seit 1945, dass Gewerkschaftsfahnen untersagt wurden. Und das ist der Gewerkschaftssekretär von Nahrung, Genuss, Gaststätten gewesen, Norbert Hinzer. Der durfte sich dann am 22.10.2011 in Gegenwart von drei jungen Männern, die die Armbinde mit der Aufschrift „Stolz ein Deutscher zu sein“ trugen, anhören, dass Gewerkschaftsfahren nicht erwünscht seien. Und ich würde da dann nochmal von der Facebook-Seite von Echte Demokratie Jetzt aus Dresden zitieren: Occupy ist keine politische Organisation. Politische Abzeichen oder Parteiwerbung bitte zu Hause lassen. Auch für sonstige Ideologien oder Richtungen wird keine Werbung gemacht. Und auf der einen Seite formuliert, wird hier ja eine ganz eindeutige Ablehnung formuliert. Und auf der anderen Seite wird, wenn man sich die Occupy-Bewegung in der Bundesrepublik anschaut, auch eine Art Umarmungspolitik zugelassen. Da wäre mein Beispiel der Querfrontler Jürgen Elsässer. Der möchte mittlerweile Linke, Rechte und Religiöse gegen die in Anführungszeichen Globalisten vereinen. Und dieser Jürgen Elsässer veranstaltete am 3.11. eine Veranstaltung, die die Occupy-Bewegung zum Thema hatte. Und dort saß er nicht alleine, sondern er saß dann dort mit Bastian Meiningen auf der Bühne, der ein Aktivist von Occupy Berlin ist. Und auch die beiden waren nicht alleine, sondern dort saß auch der Parteivorsitzende Oliver Jannich, der ist Vorsitzender der Partei der Vernunft auf der Bühne, und der Konservative Karl Feldmeier. Und Karl Feldmeier schreibt öfter für die Junge Freiheit, das ist eine rechte Wochenzeitung. Und gemeinsam war man sich dort einig, die Occupy-Bewegung könne der Beginn einer großen Bewegung sein. Auf diesen Demonstrationen der Occupy-Bewegung, und das finde ich halt sehr bezeichnend, haben sich überall Rechtspopulisten beteiligt. In Frankfurt und Berlin war das die Partei der Vernunft, aber in Berlin eben auch die antisemitische Bürgerrechtsbewegung Solidarität und in Frankfurt die dortigen rechtspopulistischen Freien Wähler. Und hier in Dresden habe ich mir Fotos von der Demonstration am 15.10. angeguckt. Da gab es Schilder zu sehen, die von einer Vorfeldorganisation dieser Partei der Vernunft stammen, nämlich von der Vorfeldorganisation Demo für direkte Demokratie gegen den EU-Rettungsschirm. Und die versuchen halt mit diesem unverfänglichen Namen zu Demonstrationen und Vorträgen einzuladen. Auf diesen Demonstrationen wird dann die Wiedereinführung der deutschen Mark gefordert und es wird auch ein starker deutscher Nationalstaat eingefordert. Als Redner ist unter anderem dieser Querfrontler Jürgen Elsässer aufgetreten, der, das fand ich sehr bezeichnend, als die Nazis der NSU gemordet haben, das dann gedeutet hat und unter anderem die Theorie aufgestellt hat, die hätten mit den Taten überhaupt nichts zu tun, das sei eine Geheimdienstaktion gewesen. Und als ein weiterer Referent könnte man dann den Verschwörungsideologen Walter K. Eichelburg benennen, der hat 2010 und 2011 die Wiedereinführung der deutschen Mark vorausgesagt, was dann beide Male nicht irgendwie passiert ist. Dann habe ich mir im Vorfeld zu diesem Vortrag auch nochmal die Facebook-Seiten von Echte Demokratie jetzt und eine Facebook-Seite, die sich Occupy Dresden sind, angeguckt und habe dann Videos des Euro-Kritikers Wilhelm Hankel gefunden. Und dessen Videos findet man nicht nur auf Seiten der Occupy-Bewegung, sondern die findet man auch in der Neurechten Jungen Freiheit, in der nationalsozialistischen Nationalen Soldatenzeitung oder in den Publikationen der antisemitischen Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Und in diesem Zusammenhang wurden auch Zitate von Henry Ford beworben, der halt Ford begründet hat und in den 30er Jahren in den USA auch politisch aktiv war. Der hat dort antisemitische Schriften wie die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion verbreitet und eine antisemitische Sammlung namens Der internationale Jude herausgegeben. Und die Zitate von Henry Ford waren auch auf Demonstrationen, zum Beispiel von Occupy Frankfurt, regelmäßig zu sehen. Und mit dem Blick auf Frankfurt wird die Beteiligung von Rechtspopulisten vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher. Dort ist Frank Stegemeier aktiv. Der saß im Ortsbeirat 1 für die rechtspopulistischen Freien Wähler. Und der ist außerdem Betreiber verschiedener Internetseiten, die sich das Occupy-Labels bzw. das echte Demokratie-Labels bedienen. Er war laut einem Spiegelbericht die erste Person, die sich in Frankfurt zum Campen niedergelassen hat und er ist bis heute nicht aus dem Frankfurter Occupy-Camp ausgeschlossen worden. Und ich finde das durchaus bezeichnend. Auf seiner Internetseite, die bezeichnenderweise Aufstand Deutschland heißt, wird zum Beispiel die Bewegung Neudeutschland beworben. Und diese Bewegung Neudeutschland fordert neue Grenzen für Deutschland und erkennt die Oder-Neiße-Grenze nicht an. Geht also mit ganz klar Forderungen, die man aus dem Nazi-Milieu kennt, hausieren. Und ich glaube, dass das halt mit dieser Formierung einer großen Gemeinschaft zu tun hat. Wenn man halt eine Gemeinschaft in 99% formiert, muss man sich nicht wundern, dass sich da dann auch Rechtspopulisten, Verschwörungsideologen und Nazis beteiligen. Und diese Gemeinschaft, die formiert wird, das wird auch durch Plakate und Forderungen der Occupy-Bewegung deutlich. Ganz oft hört man dann halt Teilen statt Spalten, wenn man derartige Dinge kritisiert. Und es geht sogar so weit, dass in Düsseldorf in dem dortigen Occupy-Camp Holocaust-Leugner geduldet werden. Und diese Holocaust-Leugner sind bis heute im dortigen Occupy-Camp aktiv. Und herausgekommen ist das durch eine ältere Dame. Und ich zitiere jetzt aus dem offiziellen Protokoll von Occupy Berlin. Zuvor war eine ältere jüdische Dame, die mit zwei jüngeren Leuten im Camp gesprochen hatte, erklärt worden, dass es keine Verfolgung und Deportation von Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland gegeben habe. Wenn man solche Umstände kritisiert, wird einem ganz oft vorgeworfen, dass man ja nur spalten würde, beziehungsweise dass man die Spaltungsversuche der angeblichen Elite erledigen würde. Diese große Gemeinschaft, die dann formiert wird, da geht etwas mit einher, das ich als Aufgabe der Individualität bezeichnen würde. Das spiegelt sich dann in der Praxis der Occupy-Aktivistin wieder. Zum Benennen wäre hier die Praxis des Human Mic, des sogenannten menschlichen Mikrofons. Und bei dem Human Mic werden die Sätze des Sprechers lautstark wiederholt. Das erinnert an die Satire Das Leben des Brians. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In einer Szene ruft Brian ganz verzweifelt in die Menge, ihr seid doch alle Individuen und die Menge sucht halt einen Führer und wiederholt diesen Satz lautstark, wir sind alle Individuen. Und das Ähnliches ist dann tatsächlich in London geschehen. Dort ist der WikiLeaks-Gründer Julian Assange auf einer Occupy-Veranstaltung aufgetreten und hat ganz stolz in die Menge gerufen, we are all individuals und die Menge hat ihm dann lautstark im Chor geantwortet. die Praxis, die die Occupy-Bewegung betreibt, ist vor allen Dingen die Assemblea, das heißt die Versammlung der Occupy-Aktivisten. Das beinhaltet demokratische Abstimmung, Konsensprinzip, und das wird als etwas ganz Neues verkauft. Dabei handelt es sich ja um altbekannte Praktiken. Wer ein autonomes Zentrum wie diesens besucht und an Debatten teilnimmt, wird öfter auf das Konsensprinzip oder auf Abstimmung stoßen. Diese Prinzipien werden allerdings als revolutionäre, fast unglaubliche Neuigkeit verkauft, mit der dann halt die Gesellschaft verändert werden könnte. Und das führt mich zum dritten gemeinsamen Nenner, den ich glaube, in der Occupy-Bewegung zu finden. Das ist die regressive und verkürzte Kapitalismuskritik. Das, was die Occupy-Bewegung in ihrer Mehrheit betreibt, ist die Personalisierung kapitalistischer Zustände. Denn das vermeintliche oder auch das tatsächliche Unrecht wird in Anführungszeichen Bankstern oder Ackermännern oder der in Anführungszeichen Finanzmafia in die Schuhe geschoben. Statt auf kapitalistische Strukturen wird auf einzelne Personen abgezielt. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass viele Occupy-Aktivisten mit dem Kapitalismus an sich gar kein Problem haben, sondern dass sie stattdessen ganz gezielt Schuldige, also Einzelpersonen suchen. Und mit diesen, nach diesen Schuldigen, nach diesen Einzelpersonen wird dann auch mit aller Macht gefahndet. Denn statt Strukturen zu kritisieren, werden Personen verantwortlich gemacht. Und hier haben wir es halt, glaube ich, mit einer Form der verkürzten und regressiven Kapitalismuskritik zu tun. Denn die kapitalistische Vergesellschaftung wird nicht als gesellschaftliches Verhältnis mit abstrakten Zwängen begriffen, um mit Marx zu sprechen, sondern es werden eben persönliche Akteure als persönlich verantwortlich für das Elend, für die Armut und für die Ausbeutung ausgemacht. Und derartige Personalisierungen arbeiten oftmals mit moralischen Kategorien. Also dem Banker XYZ oder dem Banker Ackermann wird unterstellt, dass er ja ganz besonders raffgierig sei. Und außerdem werden eben bestimmte Institutionen verantwortlich gemacht. Da gibt es dann die Bank XYZ, die für alles Übel der Welt verantwortlich sein soll. Und ganz oft wird in diesem Zusammenhang von der amerikanischen Zentralbank Fed gesprochen. Und ich glaube, dass sich Personen, die eine derartige Pseudokritik bemühen, in einem antiamerikanischen Fahrwasser bewegen. Und das wird auch durch zahlreiche Grafiken deutlich, die in der Occupy-Bewegung beliebt sind. Immer wieder bin ich auf eine Grafik gestoßen, bei der eine Bank dann als Krake abgebildet ist. Und diese Krake würde demokratische Institutionen verschlingen. Und die Krakenmetapher war halt ein grafisches Mittel, das auch schon von den Nationalsozialisten benutzt wurde, um halt den allumfassenden jüdischen oder amerikanischen Einfluss darzustellen. Während auf der einen Seite bestimmte Banken abgelehnt werden, werden gewisse andere Banken durchaus positiv eingeordnet. Und da wäre ein Beispiel die anthroposophische GLS-Bank. Das ist eine Bank, die sich auf den Esoteriker Rudolf Steiner beruft. Und die GLS-Bank hat Demonstrantinnen von Occupy Frankfurt Duschen und Toiletten zur Verfügung gestellt und sich dann auch öffentlich geäußert. Was die Aktivistinnen kritisieren, sagen wir schon seit Jahren, erklärt Christoph Lützel, Pressesprecher der GLS-Bank, und kündigt dann gemeinsame Aktionen an. Und viele Occupy-Aktivisten waren ganz begeistert über diese nette Bank, die im Gegensatz zu den bösen Banken, die es dann halt auch noch gibt, sogar gemeinsame Aktionen durchführen will. Diese Verkürzung, das heißt die Personalisierung auf bestimmte Einzelpersonen oder vereinzelte Institutionen wie Banken, endet in bestimmten Forderungen, weist die Banken in die Schranken, ist dann die ganz harmlose Form. Und die ist dann illusorisch, schließlich unterliegt sie dem Irrglauben, dass der Kapitalismus durch bestimmte Gesetze zivilisiert werden könnte. Und das ist ganz klassisch sozialdemokratische Politik, also das, was die SPD seit mehr als 100 Jahren macht. Die SPD wollte immer Arzt am Krankenbett des Kapitalismus sein. Und neben diesen harmlosen Forderungen, diesen sozialdemokratischen Forderungen, fanden sich allerdings auch offene Vernichtungsfantasien. Denn wenn ich einen bestimmten Banker verantwortlich mache, muss ich ja auch in irgendeiner Form mit diesem Banker umgehen. Und in Berlin war ich wirklich erschrocken, als ich mir die Demonstration am 15.10.2011 angesehen habe. Dort waren dann zum Beispiel Schilder zu sehen, die haben einen Galgen gezeigt, und unter diesem Galgen war die Parole alternativlos abgebildet. Das ist jetzt keine einzelne Ausnahme, sondern auf einer Facebook-Seite, die sich Occupy Germany nennt, war dann ein elektrischer Stuhl zu sehen und darunter wurde geschrieben, ab Montag werden EU-weit die Vorstandsetagen der Banken mit neuen Bürostühlen ausgestattet. Was mit dieser Personalisierung einhergeht, ist eine gewisse Luxusfeindlichkeit. Denn den personalisierten Charaktermasken des Kapitalismus wird der Vorwurf gemacht, dass sie ein gutes Leben führen können. Und statt einem luxuriösen Leben für alle Menschen, das wird halt nicht eingefordert, sondern stattdessen ist dann ganz allgemein von einer Umwandlung des Geldsystems die Rede. Und wenn man sich anschaut, was dann die Occupy-Bewegung bisher an politischer Praxis zustande gebracht hat, wird deutlich, dass es sich dabei nicht um eine Aneignung, zum Beispiel von Produktionsstätten, also von Fabriken, handelt, sondern in Berlin kämpft man beispielsweise an dem extra dafür angemieteten Bundespressestand oder man kämpfte vorher im Kirchenasyl. Der dritte gemeinsame Nenner der Occupy-Bewegung wäre also eine verkürzte, regressive Kapitalismuskritik, die auf einzelne Personen, einzelne Banken oder einzelne Phänomene wie Zinsen und das Geld abzielt und diese zum alleinigen Problem erklärt. Und dem wird eine gemeinsame Praxis, nämlich die Praxis des Campen, entgegengesetzt und den angeblichen Problemen wird also ein falsches Leben im falschen Ganzen entgegengestellt. Ich glaube, dass derartige Verkürzungen, also die Verkürzung, dass eine einzelne Bank für alles Unrecht verantwortlich sein kann, auf ein Nichtverstehen der kapitalistischen Realität zurückgeht. Dieses Nichtverstehen wird dann durch falsche Schuldzuweisungen an Personen oder Institutionen und rationalisiert und dabei wird sich oftmals biologistisch geäußert. Hier blühen sowohl antisemitische als auch antiamerikanische Ressentiments. Und ein Beispiel für die Beliebtheit derartiger Positionen ist die Beliebtheit einer bestimmten Person, die ganz beispielhaft für regressive Kapitalismuskritik steht. Hier handelt es sich um den Zinskritiker Bernd Senf, der sich sowohl im verschwörungsideologischen Milieu größer Beliebtheit erfreut, als auch in der Occupy-Bewegung. Bernd Senf macht für die Übel des Kapitalismus vor allen Dingen das bestehende Geldsystem verantwortlich und arbeitet sich an Zinsen und Zinseszinsen ab, die er abschaffen möchte. Und dieser Bernd Senf hat am 15.10.2011 auf der großen Occupy-Demonstration in Frankfurt gesprochen. Seine Veranstaltungen, die er regelmäßig in Berlin stattfinden lässt, werden von Occupy-Aktivistinnen besucht und auch beworben. In Frankfurt hat Senf eben jene Rede gehalten, in der er sich gegen das in Anführungszeichen Zinseszinssystem ausgesprochen hat, das er ganz biologistisch als Krebsgeschwür bezeichnet. Also wenn man nur die Zinseszinsen abschaffen würde, hätten wir ja einen schönen und gerechten Kapitalismus. Darauf läuft seine Positionierung hinauf. Er behauptet, dass dieses Zinseszinssystem ganze Länder in die Schuldenfalle getrieben hätte und nun würden internationale Gläubiger profitieren. Und als ich die erste Rede von ihm während der Occupy-Demonstrationen gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass das passt, denn ich kannte ihn schon vorher, denn dieser Bernd Senf ist im Verschwörungsmilieu aktiv und man findet auf seiner Internetseite auch verschiedene Interviews, die er dort zur Verfügung stellt. Und ein Interview hat er mit der Seite alpenparlament.tv geführt. Und alpenparlament.tv hat eine relativ bekannte Person, die die Interviews führt, das ist der Medienwissenschaftler Michael Vogt. Und der hat im Jahr 2004 gemeinsam mit dem Mitarbeiter der sächsischen NPD-Landtagsfraktion Olaf Rose einen revisionistischen Film über Rudolf Hess produziert, in dem dieser Kriegsverbrecher halt entlastet und zum Friedensflieger stilisiert wird. Das, was eine derartige Kritik betreibt, also eine Kritik an Zinsen, ist eine Trennung in einerseits ein raffendes Finanzkapital und andererseits ein schaffendes Produktionskapital. Und das ist auch nichts Neues, denn eine Verteufelung des Zinses und diese Aufteilung, die wurde zum Beispiel von Silvio Gesell oder von den Nationalsozialisten um Gottfried Feder übernommen. Und Senf macht halt genau das Gleiche. Er konstruiert einen Gegensatz zwischen einem guten, weil produzierenden und einem bösen, weil zinshackenden Kapital. Und das ist halt eine ganz eindeutige Traditionslinie, in der sich solche Leute bewegen. Dem guten und oftmals deutschen Fabrikbesitzer wird bis heute das raffende, gierige und oftmals eben auch jüdische Finanzkapital entgegengestellt. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wird in die Zirkulationssphäre verbannt und der Kapitalismus wird dadurch aufgespalten. Und eine derartige Kapitalismuskritik, die sich nur an Zinsen und an bösen Banken abarbeitet, verehrt das Konkrete. Das ist der Kleinunternehmer, der Bäcker zum Beispiel. Und er will das Abstrakte abschaffen, die Finanzmafia, die Banken. Und das wird halt nicht nur von Leuten wie Bernd Senf propagiert, sondern das findet man, wenn man sich politische Positionierung innerhalb der Occupy-Bewegung anschaut, immer wieder. Und Bernd Senf bewegt sich mit dieser Kritik, seiner Kritik auf der Höhe der Zeit. Er bewegt sich da in einer ganz eindeutigen Traditionslinie, in der Traditionslinie von Silvio Gesell und kritisiert dann Zins und Zinseszins, betreibt die Aufspaltung des Kapitalismus, aber er weiß natürlich, dass er es schlecht wäre, von jüdischem Kapital zu sprechen. Das überlässt er dann seinen Anhängerinnen, diese Theorien eben weiterzudenken. Und ich zitiere jetzt von der Internetseite von Occupy Frankfurt. Eine kleine, mafiaartig organisierte Gruppe, deren Mitglieder sich wohl schon über Generationen hinaus gegenseitig die Posten zuschieben, missbrauchen die jüdische Glaubensgemeinschaft für ihre Ziele. Und das muss an dieser Stelle auch mal erwähnt werden, was eigentlich die Juden als Grundannahme haben sollten. In der Tora steht, nehmt keine Zinsen. Also da wird dann halt auch mit einem ganz offenen und eindeutigen Antisemitismus gearbeitet. Das, was Senf allerdings macht, ist eine Form des strukturellen Antisemitismus, der eben Jüdinnen und Juden nicht benennt. Denn das Benennen von Jüdinnen und Juden, diesen Gedankenschluss überlässt er seinen Anhängerinnen. Und er überlässt ihnen damit auch die Drecksarbeit, nämlich die offen antisemitische Propaganda. Die Theorien erinnern ganz deutlich an nationalsozialistische, in Anführungszeichen, Zinskritik, denn die, in Anführungszeichen, Brechung der Zinsknechtschaft gehörte zur Ideologie der NSDAP und geht auf den schon erwähnten Gottfried Feder zurück. Und der hat mit seinem Deutschen Kampfbund zur Brechung der Zinsknechtschaft den geistigen Vorläufiger für die heutige deutsche Zinskritik, stellt dieser Gottfried Feder eben dar. Und das lässt sich auch an bestimmten Forderungen und Theorien innerhalb der Occupy-Bewegung erkennen. Da gibt es ganz oft die Kritik am Zinseszins. Das ist eine ganz zentrale Forderung auch der Occupy-Bewegung. Innerhalb des losen Zusammenschlusses Occupy Deutschland heißt es Verbot von Zinseszins und Festlegung eines Höchstzinssatzes. Und wenn man sich anschaut, wer solche Theorien eben schon mal propagiert hat, ist das eben jener Gottfried Feder. Und einhergehen derartige Theorien mit dem bereits erwähnten antisemitischen Ressentiments. Auf der Demonstration am 15.10.2011 in Berlin gab es ein Schild vor dem Reichstag, auf dem Stopp die Schuldknechtschaft stand. Und die Schuldknechtschaft, das war ein ganz zentraler Programmpunkt der NSDAP. Ich zitiere jetzt: Heute bezahlen wir unsere Lebensmitteleinfuhr in der Hauptsache mit geliehenen fremden Geldern. Dadurch wird das deutsche Volk immer tiefer in die Schuldknechtschaft der kreditgebenden internationalen Hochfinanz geführt. Und das stammt eben von jenem Gottfried Feder aus dem Programm der NSDAP und seinen weltanschaulichen Grundlagen von 1926. Und auf diese internationale Hochfinanz bin ich vor 2 Tagen dann nochmal gestoßen, als ich mir ein paar Occupy-Videos aus Berlin angeguckt habe. Da wurden nämlich Interviews geführt, die zum Jahreswechsel ins Internet gestellt würden. Und da spricht ein Vertreter, der sich Occupy Berlin zugehörig fühlt, über 10 Minuten über die internationale Hochfinanz und wie sie die Welt unterdrückt. Und ich glaube, dass derartige Ressentiments, diese verkürzte Zinskritik und die verkürzte Kapitalismuskritik eine Grundlage der politischen Positionierung der Occupy-Bewegung sind. Und einhergeht diese Positionierung mit einem offenen Antisemitismus. Und dieser offene Antisemitismus wird allerdings, und das ist ja wichtig zu benennen, nicht von allen Teilen der Bewegung getragen. Also es gibt durchaus auch innerhalb der Occupy-Bewegung Menschen, die halt derartige Positionierungen kritisieren. Ein offener Antisemitismus wäre dann die Kritik an den, in Anführungszeichen, Rothschilds. Hier handelt es sich um einen Klassiker der irrationalen Verschwörungsideologie, der bereits von den Nazis genutzt wurde. Und das ist auch nichts Neues. Ich zitiere Moshe Postone aus seinem Werk Nationalsozialismus und Antisemitismus von 1982. Die abstrakte Herrschaft des Kapitals, wie sie besonders mit der raschen Industrialisierung einhergeht, verstrickt die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut zu werden vermochten, in Gestalt des, in Anführungszeichen, internationalen Judentums wahrgenommen wurden. Und auch das trifft auf Occupy zu. Auf der Internetseite von Occupy Frankfurt fand sich ganz lange Zeit der antisemitische Hetzfilm Fabian oder Gib mir die Welt plus 5%. Und der wurde vom rechtspopulistischen und verschwörungsideologischen Milieu produziert, nämlich vom Kopp Verlag. Und beteiligt war dort auch Jan-Udo Holley alias Jan von Helsing. Von dem sind einige Bücher in der Bundesrepublik verboten, weil es da eine ganz offen antisemitische Hetze stattfindet. Was mit Blick auf die Occupy-Bewegung vielleicht noch ganz interessant ist, dass derartige Bewegungen wie die Occupy-Bewegung von einem unkritischen Bezug auf Volk und Nation strotzen. Also die Parole, wir sind das Volk. Deutschland wird in diesem Zusammenhang oftmals als unterdrückte Nation wahrgenommen, die vom in Anführungszeichen internationalen Finanzkapital oder global agierenden Bankstern unterdrückt werden würde. Die Parole Wir sind das Volk war wohl die am meisten intonierte Parole am 15.10.2011 in Berlin. Deutlich wird das aber auch durch verschiedene Plakate. Ich habe mir auch die nächste größere Occupy-Demonstration in Berlin angeschaut. Die hat am 13.11.2011 stattgefunden. Da haben wiederum einige tausend Menschen demonstriert. Und dort gab es dann Schilder zu sehen, die eine Kanzlerin zeigen, die von an Fäden hängt, die von amerikanischen Bankern halt gelenkt wird. Also auch hier dieses Marionettenbildnis, bloß eben die Banker als die geheime die offen erkennbare Gruppe, die alles steuert. Und diese Demonstration am 13.11. wurde vor allen Dingen von linken Gruppen getragen. Und auch dort waren Schilder gegen die Bilderberger, gegen die Ackermänner, gegen bestimmte Banken und für die Occupy-Bewegung zu sehen. Und das führt mich zu meinem nächsten und letzten Punkt. Das ist der Punkt von linker Intervention, beziehungsweise wie sich Linke der Occupy-Bewegung gegenüber positioniert haben. Und da meine ich nicht nur die Partei Die Linke, aber eben auch diese Partei. Die hat die Occupy-Proteste begeistert begrüßt und sich dann auch positioniert, indem sie ein Thesenpapier veröffentlicht haben. Das nennt sich Profiteure der Krise zur Kasse und das wurde auf dem Bundesparteitag in Erfurt am 21.10.2011 bestätigt. Und dieses Papier richtet sich gegen die in Anführungszeichen Finanzmafia, die sich bereichert. Die Linke solidarisiert sich mit den weltweiten Protesten der Occupy-Bewegung. Die Linke verurteilt alle Versuche, diese Bewegung gegen Bankenmacht und Zockermentalität zu kriminalisieren und sie fordert die Verantwortlichen auf, weitere Protestaktionen wie das Zelten vor Banken und Parlamenten nicht zu verhindern. Also da wurde diese Bewegung, die ich sehr kritisch sehe, vollkommen unkritisch und ganz begeistert begrüßt. Ebenso hat sich dann Gregor Gysi verhalten, der ja immer noch ein Aushängeschild der Partei Die Linken ist. Der hat die Proteste bei Maybrit Illner eingeordnet. Und er wurde von Maybrit Illner gefragt, ob er sauer sei, dass sich diese Bewegung abseits von linken Strukturen gebildet hätte. Und er hat dann gesagt, nein, das ist doch fantastisch und hat daraufhin dann Ressentiments gegen das Finanzkapital, das angeblich keine Werte schaffen würde, bedient. Und ähnliche Erklärungen und Positionierungen gibt es halt von stalinistischen, maoistischen und trotzkistischen K-Gruppen. Sie findet sich aber auch bei anderen linken Gruppen. Die antifaschistisch-revolutionäre Aktion Berlin hat die Proteste begeistert begrüßt und dann aber konstatiert, dass sie noch in den Kinderschuhen stecken würde. Und selbst sie haben dann beklagt, dass Kritik an den bestehenden Verhältnissen noch allzu oft als Hoffnung auf einen besseren Kapitalismus ohne Zockerin formuliert werden würde. Aber anstatt dann diesen besseren Kapitalismus und diese Pseudokritik abzulehnen, hat man gefordert, dass man gemeinsam über Forderungen debattieren müsste. Welche das sind, müssen wir gemeinsam diskutieren. Und ich glaube, dass ein Antikapitalismus, der das Konkrete verklärt und das Abstrakte unmittelbar abschaffen möchte, anstatt praktische und theoretische Überlegungen darüber anzustellen, was die historische Überwindung von beiden bedeuten könnte, dass dieser Antikapitalismus politisch und gesellschaftlich im besten Falle unwirksam bleibt. Also, dass die Occupy-Bewegung wirkungslos bleibt. Und ich zitiere jetzt, schlimmstenfalls wird er jedoch dann gefährlich, wenn die Bedürfnisse, die der Antikapitalismus ausdrückt, als emanzipatorische interpretiert werden könnten. Die Linke machte einmal den Fehler anzunehmen, dass sie ein Monopol auf Antikapitalismus hätte oder umgekehrt, dass alle Formen des Antikapitalismus zumindest potenziell fortschrittlich seien. Dieser Fehler war verhängnisvoll, nicht nur zuletzt für die Linke selbst. Und das stammt wieder von Moshe Postone aus seinem Werk Antisemitismus und Nationalsozialismus. Und jetzt würde ich zu einem kurzen Fazit kommen. Und da wäre es mir nochmal wichtig, dass man mich nicht falsch versteht. Denn wenn Menschen gegen den kapitalistischen Normalzustand auf die Straße gehen und diesen Kapitalismus in Deutschland überwinden wollen, dann möchte ich das erstmal begrüßen. Ich glaube aber nicht, dass das bei der deutschen Occupy-Bewegung überhaupt der Fall ist. Es handelt sich nicht um die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, sondern es handelt sich meiner Meinung nach um eine reaktionäre, regressive deutsche Erweckungsbewegung. Und an dieser Erweckungsbewegung sind Rechtspopulisten, Verschwörungsideologen und Verschwörungsaktivistinnen maßgeblich beteiligt. für den 15. Januar 2012 mobilisiert das Milieu, das Occupy-Milieu, nun zu einer weiteren weltweiten Demonstration. Die Forderungen, die ich bisher entdeckt habe, sind relativ allgemein gehalten, zum Beispiel für die Entscheidungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger oder für einen bewussten Umgang mit Verantwortung. Und es wird halt zu einer weiteren Demonstration kommen und ich glaube, dass auch dort regressive Kapitalismuskritik und Verschwörungsideologie sich ein weiteres Mal zu einer unschönen Melange vereinen werden. Und soweit ich weiß, soll auch in Dresden demonstriert werden. Auf der Internetseite heißt es wohl, dass anlässlich eines globalen Protesttages eine weitaus größere Demonstration in der Innenstadt von Dresden geplant ist. Meiner Meinung nach wäre hier eine Intervention notwendig. Über die Form dieser Intervention müsste debattiert werden. In jedem Fall sollte man der großen Gemeinschaft, die sich gegen die angeblichen 1% richtet, entgegentreten. Und nun danke ich euch für die Geduld und fürs Zuhören und würde mich über Nachfragen und Debattenbeiträge freuen. Thank you.